Geschichte des Rundfunks der DDR mit mir, Chris Mayfield. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam. Drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broken. Einen guten Nachmittag wünsche ich Ihnen, kurz nach 16 Uhr, Original Berlin am 1. Juni, Kindertag! Zwei Künstler sind heute in exklusiven Interviews zu erleben. Keine aktuellen, aber exklusiv. Aus unserem Archiv Peter Sodann und Konstantin Becker. Beide Künstler feiern heute Geburtstag. Mehr Geburtstagskinder in unserem musikalischen Feuilleton in der ersten Stunde. Heute ist zu erinnern an den Geburtstag von Morgan Freeman. Er lebt noch, 1937 geboren, ihm alles Gute. Robert Powell, Jonathan Pryce, der Bildhauer Herbert Garbe, Frank Morgan, der Schauspieler Wolfgang Büttner, der sowjetische Kosmonaut Georgi Dobrowolski, unser ZK-Abteilungsleiter für internationale Verbindungen Paul Markowski, der Musiker Friedhelm Deiss, Edward Woodward, die israelische Immunologin Ruth Arnon, wichtig in diesen Zeiten, der Film- und Fernsehregisseur Percy Adlon, Baumeister Norman Foster. Auf unserem Plattenteller, von hinten nach vorn, Alanis Morissette, Jason Donovan, Roger Sanchez, Mike Joyce von den Smiths, in den 80er Jahren war er bei der Band, wir spielen Girlfriend in a Coma, Alan Wilder von Depeche Mode, Michael Landau, Frederik Schichin, die eine Hälfte von der Rita Mitsuko, Tom Robinson, Ronnie Wood von den Stones, die Interviewpartner von Stunde 2 wollen wir auch schon mal hören, Konstantin Becker mit Novalis und Peter Sodann, der gute Hirte, Psalm 23, Amen. Hal McCusick, Pat Boone, Marilyn Monroe, Andy Griffith, der Schauspieler, der auch sang, Nelson Riddle, Lafayette Leake und Johnny Bond. Gute Unterhaltung. I come to work at 8 o'clock and I don't get through till 4. always tell a funny joke with every drink I pour. I like my boss and I like my job and I don't mind working nights. But in between them swinging doors sure come some funny sights. I have to stand and listen to everyone's bad news. And all I get for my trouble is the bartender's blues. Last night when things was kinda dull, up to the rail came Flo. She told me what was on her mind while taking on a glow. She said her man was stepping out and tearing down her life. If he didn't change his way, she'd go and tell his wife. I have to stand and listen to everyone's bad news. And all I get for my trouble is the bartender's blue. Now the crowd comes in about 9 o'clock to get a little cheer. They tell me all their hard luck tales while crying in their beer. The boss checks up each hour or so, and then we have a talk. He tells me how he trusted me, but he watches like a hawk. I have to stand and listen to everyone's bad news. And all I get for my trouble is the bartender's blues. fine. With your clothes so tight, aye, but your head so high, and you know that just ain't right. Short-dressed woman, you do something to my spine, like them cold chills. I'd wade through fine water if only I could just make you mine. Unsere Sprache ist reizend, rasant, rhythmisch und tanzt manchmal ganz schön aus der Reihe dank Worten wie Wohnraum blitzblank Reinigungsmotivationshilfe oder kurz Alexa, Spielmusik für den Frühjahrsputz. Alles klar, ich hab da was. Das ist gut. Amazon Alexa. Sprich mit mir. Mama guitar beats a woman every time. Hey, mama guitar. Hey, mama guitar. Sweet mama guitar. I love my mama guitar. Mama guitar beats a woman every time. Hey, hey, hey. Mama guitar beats a woman every time. You walk away and leave her, and she won't snake out and cheat. You can take her on your travels, and she never has to eat. Mama guitar beats a woman every time. I had to do this for a living, it'd kill me. A mama guitar beats a woman every time. Hey, you know, mama guitar beats a woman every time. You can haze her, you can squeeze her, make her sing out sweet or blue. And if her strings get rusty, you can trade her in for new. A mama guitar beats a woman every time. Hey, mama, mama guitar. Hey, mama guitar. Mama, mama guitar. I love my mama, love my mama, love my mama, love my mama. Love, love, love, love, love, love, love, love, love my mama guitar. Love my mama guitar. Take our love. Psalm 23. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue

link who's coming up on the left-hand side. Headlights shining, driving rain on the window frame. Little young lady started stitching her ride. And it's a 2, 4, 6, 8, and it's too late. Me and my radio cooking on through the night. 3, 5, 7, 9, I'm coming what line. Motorway sun coming up with the morning light.

Yeah.

How about getting off of these antibiotics? How about stopping eating when I am full of? How about them transparent dangling carrots? How about that ever elusive good owl? Thank you, India. Thank you, terror. Thank you, selection met. Thank you, friend. Alanis Morissette veröffentlicht auch aktuelle Musik. Sie feiert heute Geburtstag. An zwei DEFA-Kollegen wollen wir erinnern. Peter Kröger lebte vom 1. Juni 1933 bis zum 16. Januar 2018. Er war der MAD-Mann Roloff in den ersten 14 Folgen der TV-Reihe Das unsichtbare Visier. Seit 2007 gehörte er zum Ensemble des Berliner Kriminaltheaters. Gesehen hat man ihn auch schon im ersten Thälmann-Film. Nee, es war der zweite, Führer seiner Klasse. Zwischenfall in Benderath, Sheriff Teddy, die Reise nach Sundewitt, etlichen Polizeirufen und zuletzt unser Charlie. Gisela Ruppel lebte vom 1. Juni 1929 bis zum 31. Juli 2015. Sie war an der Volksbühne in Berlin. Sie war sehr groß, 1,90 Meter, spielte gelegentlich Nebenrollen im Fernsehen. Zum Beispiel in Familie Rechlin, in dem Frauenfilm Das Fahrrad, auch neben Agnes Kraus in Aber Doktor und im Polizeiruf Katharina. Peter Sodann erklärt sich gleich selbst hier auf DDR 1. Heidi Schröder zu bürgerlichen Medien. Unsere Kunst greift Probleme auf, die unsere Menschen echt bewegen. Sie gibt Antwort auf die Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach der Zukunft des Menschen und der Gesellschaft. Anders in der Welt des Kapitalismus. Dort läuft unter dem Decknamen Kunst eine Welle von Horror und Katastrophen. Und die Produzenten scheuen weder Kosten noch Mühen, um das ins Bild zu setzen. Weltuntergänge sind keineswegs ein natürliches menschliches Bedürfnis. Man fragt sich also, wieso diese Springflut von Horror und Katastrophen? Die Antwort fällt nicht schwer. Die westliche Kulturindustrie zielt auf die Deformierung menschlichen Bewusstseins. Das Alltägliche dortzulande, verschärfte Ausbeutung, Jugendarbeitslosigkeit, davonlaufende Preise und wachsende Unsicherheit werden einfach verschwiegen. Dafür aber übersteigert man das Entsetzliche, trübt jeden Blick für gesellschaftliche Zusammenhänge und suggeriert dem Zuschauer das Gefühl, dass ja die Wirklichkeit zum Glück nicht so schlimm ist wie das Gesehene. So unterschiedlich das Angebot ist, jedes Mal verbindet sich das Profitinteresse der monopolistischen Produzenten mit deutlich erkennbaren ideologischen Absichten. Wo besser als gerade hier in Dresden zeigt sich, wie tief und unüberbrückbar der Gegensatz zwischen der imperialistischen Massenkultur und dem wirksamen Kunstschaffen in unserer sozialistischen Welt ist. Die Corona-Schutzimpfung ist der Weg aus der Pandemie. Nur wenn alle mitmachen, schaffen wir es, das Virus zu besiegen. Alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe sind wirksam und sicher. Informieren Sie sich jetzt und vereinbaren Sie Ihren Impftermin. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie zählt jede Impfung. Gemeinsam finden wir den Weg aus der Pandemie. Informationen erhalten Sie telefonisch über die 116 117, in Englisch, Türkisch, Russisch und Arabisch unter 0800 4x0 837 sowie in Gebärdensprache und auf corona-schutzimpfung.de. Auf DDR 1 der Mitschnitt eines historischen Interviews mit Peter Sodann. Ich traf den Künstler zwischen seinen Büchern. Heute haben diese in Magdeburg eine neue Heimstätte. Bitte erzählen Sie mir über Ihre Sammlung. Ach Gott, das ist ein Leidensweg eigentlich bis jetzt. Aber 1989 war für meine Begriffe eine der größten Büchervernichtungen, die es überhaupt gibt. 1989 kam ein kleines Mädchen zu mir, ungefähr im Alter von 12 Jahren, und sagte, ihre Eltern schicken sie, ihr möchtet doch bitte mal zur Bibliothek der Gewerkschaft gehen. Bin ich auch hingegangen und da standen mehrere LKWs davor und sämtliche Bücher, die in dieser Bibliothek waren, von Aeschylus bis Löst, von Sophokles bis Lenz, von Albert Camus bis Goethe oder alles, was da drin stand in dieser Bibliothek, wurde mit allen Tonträgern, Schallplatten und so weiter, wurden nach Locher auf die Müllkippe geschafft und dort vernichtet. Damals habe ich mir gesagt, jetzt vernichtet man ja dein Leben, denn ich habe ja viele Bücher gelesen und die standen auch in dieser Bibliothek und habe ich mir gesagt, ab jetzt sammelst du alle Bücher. Alle Bücher ab 8. Mai 1945, das war und ist der Tag der Befreiung gewesen, bis zu Schabowskis ein zweitvernünftigsten Ausspruch seines Daseins, die Mauer ist gefallen. Er wusste gar nicht, was er da eigentlich sagt, glaube ich, bis heute. Und diese Bücher, nun ja, steigern sich und viele Bibliotheken sind geschlossen worden. In den Bibliotheken, die noch vorhanden sind, legt man natürlich Wert immer auf neue Bücher und dadurch müssen die alten raus und so wird man vielleicht in 10 Jahren kaum noch ein Buch aus der damaligen Zeit entdecken können in den Bibliotheken und deshalb sammle ich sie. Der Grund dahin ist, möchte doch schon mal sagen, dass wir in der DDR ein Leseland waren, da wir nicht reisen durften, zumindest nicht in die westlichen Gefilde.

Vor den Toren türmen sich Leichen und der Moloch hinterm Zaun lässt sich nicht mehr erweichen, auch nicht angesichts all der bleichen, geflüchteten Kinder und Frauen. Und wenn du, wie früher, von mir Lieder der Hoffnung verlangst, da ist zwar ein Sehnen in mir, aber eigentlich habe ich Angst. Ich habe Angst um die Kinder und Narren, die Verwundbaren und die Bizarren, um die Suchenden und die Verirrten, Komödianten und geistig Verwirrten, um die seitlich Umgeknickten, um die Liebenden und die Verrückten, alle, die sich verspenden, verschenken, die sich selber durchs Leben lenken, alle, die mit dem Herzen denken. Und natürlich, so selbstlos bin ich nicht. Ich hab Angst um dich und mich. Nachrichten. Die neue indische Coronavirus-Variante bekommt einen neuen Namen. Delta. Da hoffe ich mal, dass es keine Deutsche geben wird. Die bekommt bestimmt den Namen Adolf. Dienstag, der 1. Juni 2021. Besonders gegrüßt sind alle Kinder. Die Kinder, nicht die Inder. Das Robert-Koch-Institut meldet 1785 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 35,2. Der Deutsche Lehrerverband beklagt massive Bildungsverluste durch Schulschließungen. Der Schulbetrieb im kommenden Schuljahr wird weiter an Inzidenzen gekoppelt. Eine neue Corona-Welle gibt es in Argentinien und Uruguay. Interessant, Uruguay hat kaum Einschränkungen, Argentinien umso mehr. Die neue Welle trifft beide gleich hart. Haben Einschränkungen dann keinen Sinn? Berichten tut die ARD. Geimpft ist der französische Präsident Macron und seine Frau Brigitte. Der US-amerikanische Wissenschaftler und Experte für Corona- und Infektionskrankheiten Peter Hottes pocht auf die Notwendigkeit, den Ursprung von Covid-19 eingehend zu erforschen. Widrigenfalls könnte die Menschheit seiner Meinung nach mit Covid-26 und Covid-32 konfrontiert werden. Er möchte China unter Druck setzen. China hingegen verzichtet auf zu strikte Geburtenpolitik. Bis zu 3 Kindern sind jetzt erlaubt. Die G7-Staaten wollen den Weg für eine globale Mindeststeuer ebnen. Die NATO und die EU sehen von Einmischung in den Abhörskandal in Dänemark ab. Abgehört wurde unsere Kanzlerin, auch Frankreichs Präsident Macron. Tschechiens Außenministerium äußert sich zur Kreml-Liste von unfreundlichen Staaten. Diese widerspräche der Wiener Konvention. Der Iran hat nach Informationen der Internationalen Atomenergiebehörde bereits 2,4 Kilogramm an fast waffentauglichem Uran zur Verfügung. Das berichtet die deutsche Presseagentur. Die Linke brauche keinen Neuanfang, sondern eine Politik der Geschlossenheit, schreibt der Landesvorstand der saarländischen Linke in einer Pressemitteilung. Oskar Lafontaine und Astrid Schramm würden die Partei spalten und sollten deshalb ihre Mandate zurückgeben und aus der Partei austreten. Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat seine Mitgliedschaft an der konservativen Werteunion ruhen lassen und die Entscheidung am Montag auf Twitter bekannt gegeben. Neuer Vorsitzender dort, Max Otte. Interview mit ihm auf www.radiomarabu.de. Bilden Sie sich selbst ein Urteil. Otte wird eine Nähe zur AfD vorgeworfen. 2017 bekannte er sich dazu, in der Wirtschaftswoche die AfD gewählt zu haben. Zur Erinnerung, die AfD ist eine zugelassene Partei und nimmt an offiziellen demokratischen Wahlen teil. Heute im Norden und Osten teils Sonne, teils Wolken. Vereinzelt kann es Schauer oder Gewitter geben. In den nächsten Tagen nimmt die Bewölkung zu. DDR1 Original Berlin zurück. Einen Mädchenchor. Der Mädchenchor hat Sorgen. Die erste Stimme, das kommt vor, ist völlig heiser seit heute Morgen. Ganz ohne erste Stimme wird's nicht gehen. Und früher klang der Mädchenchor so schön. Junger Mann vorbei, der kann ein bisschen singen. Und schon sagt als erste Stimme einzuspringen. Und siehe da, es kann nicht besser gehen, denn wieder klingt der Mädchenchor sehr schön. Mädchenchor sich leider anders nennen, denn jedes Auge, jedes Ohr kann einen Mann im Chor erkennen. Doch keinem fällt es schwer, es einzusehen, gemischte Chöre klingen auch sehr schön. Frank Schöbel, das Original vom Mädchenchor, gab es auch von Peter Alexander, so wie es dessen die kleine Kneipe auch auf Tschechisch gab. Obwohl, das Original kam ja eigentlich aus Holland. Wir hören Jeremiah Meyer. Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl bych rád. Už bez zájmu míjím skla výkladních skříní, tak podobná v desítkách měst. A v duchu zas vracím se, tak jako nyní, k nám domů tou nejhezčí z cest. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Pak na prvním bále, když tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama, té hospůdce posílám dík. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Teď do noci ochotně Kamelot hlásí, kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li čas. Kdo žil v cizím městě ví, jak často rád bych se domů hned rozběhl zas. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Jaromír Mayer. An einen anderen tschechischen Künstler möchte ich erinnern, Josef Laufer. Dvířka jsou dnes do kořán a plný vody čbán. Vejdi, jestli žízeň tvá je větší než má zahrada. Vejdi dál, pak uvidíš, kde všechny barvy mají skrýš. Cizím slovem, kde je zášť a dítě nepoznává pláč. Vejdi, jsi jako já hravý, velký či malý a jakoli starý. Vejdi, každý ruku ti podá, i pro tebe voda je v tom čbánu bez jedné. Vejdi dál, tak mnohem blíž, tváře dětí uvidíš, každé jinou barvu má a stejnou řečí zavolá. Vejdi, jsi jako já hravý, velký či malý a jakoli starý. Vejdi, každý ruku ti podá, i pro tebe voda je v tom žbáru. Tak vejdi, ať jsi velký, malý, hravý a starý. Vejdi dál a neklepej, ohřej se a vyprávěj. O dětství pak, o láskách, o pravdě psané ve vrázkách. Vejdi, jsi jako já hravý, velký či malý, I'd love you to want me. So hieß das Ganze im Original von Lobo. Das war die tschechische Fassung von Josef Laufer. Etwas später in den 70er Jahren konnte er auch in der DDR große Erfolge feiern. Er führt uns jetzt ins neue Deutschland. Hey, hey, hey. Unsere Sprache ist reizend, rasant, rhythmisch und tanzt manchmal ganz schön aus der Reihe dank Worten wie Wohnraum blitzblank Reinigungsmotivationshilfe oder kurz Alexa, spiel Musik für den Frühjahrsputz. Alles klar, ich hab da was. Das ist gut. Amazon Alexa. Sprich mit mir. Wir kommen zu einem aufrechten Künstler aus der Tschechoslowakei. 1977 hatte er auch in der DDR einen großen Erfolg mit dem Titel Maria. Hier das tschechische Original. Znám starý chrám, kde zvony tiše bdí. Čekám, až hvězdy výjdou. Zůstal sám za opuštěnou zdí, jsou na ní mé nakřídou, jen jedno vím, že ze všech jmen, co znám, jak starý zvon. Nikdy nezvolám Maria, Maria, Maria. Tenkrát jako dnes tiše padal sníh a vítr zavál stopy. Čas smazal mnoho jmen na staré zdi. Já však den za dnem znovu a znovu kreslím tvé jméno. Marie, přijď po špičkách, anebo hlučně na saních. Noc je bílá, tichá a já čekám tvůj smích. K naší zdi dřív než se rozední, tam zaspívám, až zvon se rozezní. Maria, Maria. Ja, und dieser Künstler heißt Josef Laufer, ist mittlerweile 81 Jahre alt. Sein kompletter Name Don José Pedro Rodríguez de Montan de Laufer. Warum? Sein Vater Maxim Laufer, ein Arzt, ging 1936 nach Spanien. Er kämpfte gegen die Putschisten von Franco. Dort heiratete er eine Krankenschwester. Der Sohn Josef wurde dann 1939 in Frankreich geboren. Er war Mitglied der kommunistischen Geheimpolizei STB in der Tschechoslowakei. Dennoch ist er bis heute beliebt. Vielsagend. 1. Juni ist 1977 das neue Deutschland. Auf Seite 1 ein Gespräch Erich Honeckers mit dem Gast aus der Volksrepublik Kongo. Großes Echo gab es auf den Vertrag zwischen der DDR und Volkspolen. Der Unterdrückungsfeldzug der Junta in Chile wurde angeprangert von Luis Corvalán. Er forderte die Verwirklichung grundlegender Menschenrechte. Überschwemmungen gab es im Iran und eine anhaltende Dürre in den USA. Berichtet wird auch vom Wohnungsbau im Prenzlauer Berg. WBS 70 hieß das Geheimnis. Ein Fernsehfilm wird berichtet, Happy End heißt er von Wanfried Wegwerth. Die Komödie Happy End war Ende der 20er Jahre von Brechts Mitarbeiterin Hauptmann unter dem Pseudonym Dorothy Lane verfasst worden. Man vermutet viel Brecht darin. Im Film spielen Renate Richter und Wolf Kaiser. In Rostock wurde eine große Ausstellung realistischer Kunst der Ostseeländer gezeigt. Die Berliner Tage der Kultur wurden in Sofia eröffnet. 35 Länder nehmen beim Krakauer Kurzfilmfestival teil. Und der Bergsteigerchor Kurt Schlosser, da habe ich auch die eine oder andere LP im Archiv, begeht Jubiläum. Der Gewerkschafter der DDR wurde in London herzlich begrüßt. Harry Tisch war das. Berichtet wird auch vom umfangreichen Wohnungsbauprogramm in Rumäniens Hauptstadt. Vor allem das Zentrum veränderte sich. Berichtet wird aus der BRD. Revanchistische Verbände wurden staatlich gefördert. Einen Tag der DDR gab es auf der Messe in Portugals Hauptstadt Lissabon. Der Verteidigungsminister Österreichs war zurückgetreten. Berichtet wird vom ND-Pressefest 1977 im Volkspark Friedrichshain. Das komplette Programm wird vorgestellt. Und noch das Fernsehen. Im Ersten, aktuelle Kamera 1930, danach eine Fernseh-Urania. Hat unser Gehirn Reserven? Mal überlegen. Im Zweiten ein Spielfilm, sein Auftrag hieß Mord. Radio DDR 1, die Mittwochparty. Danach singend klingend Ruf dich das Glück, Operettenmelodien. Der Berliner Rundfunk, Berlin. Abends in der Möwe um 20 Uhr und um 21.30 Uhr, Pulsschlag der Zeit. Die Stimme der DDR, das Jugendjournal, Hallo um 19.12 Uhr. Und danach Spötterdämmerung, Satire. Völlig ernst gemeint, bei uns ein Hit aus der Schlagerrevue. Ausgabe 1108 vom 23. Mai 1977. Ich lese mal vor. Neu vorgestellt wurden Clary Katuna, Manchen Tag. Er träumt von Cowboy City, Frank Schöbel. Und irgendwann sehen wir uns wieder, Dina Straat. Die ersten 10, Sei du mich liebst, von Václav Nečka. Die 9, Kommt herein, Aurora La Casa. Muck mit O'Lilly auf der 8. Die 6 haben wir schon gehört, Maria, Josef Laufer. 5, Das kommt im Frühling von allein, Ina Martell. Wenn du willst, Frank Schöbel die 4, Peter Albert die 3, Dich oder keine. Michael Hansen auf der 2, Keiner weiß, woher er kam. Und wer sagt denn, dass ich weine? Monika Herz die 1. Wir spielen die 7, Ticket Tom, John Del Husa. Ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, treib die Gitarre mich voran. Ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, treib die Gitarre mich voran. Ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, bitte hilf mir. Ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, dass ich sie bald wiedersehen kann. Die Zeit, die uralte Schnecke, die kriecht mir viel zu langsam. War denn ich schrecklich, das lern ich von ihr. Alles treibt mich immer wieder, wieder hin zu ihr. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, treib die Gitarre mich voran. Ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, treib die Gitarre mich voran. Ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-tum, ticket-t a tick-a-tumber, a tick-a-tum, bitte heal me. Tick-a-tumber, a tick-a-tum, a tick-a-tumber, a tick-a-tum, tick-a-tum, dass ich sie bald wiedersehen kann. Mich halten, ach bitte sieh es ein, nichts will mir gelingen, ich werde noch verrückt hier, willst du das wirklich, das kann doch nicht sein, alles treibt mich immer wieder, wieder hin zu dir, la la la la la la la la la la la la la. John Del Husa, der seine erste Langspielplatte in der DDR veröffentlichte. Ein großartiges Werk, Ticketom daraus, auf DDR 1. Sie hören Gabi Rückert, Du fehlst mir. DDR 1, wir bringen in den Klang des Rundfunks und des Fernsehens zurück. Gabi Rückert war das mit Du fehlst mir. Zum Klang in der DDR gehörte aber auch der Kurzwellenempfang. Dort konnte man problemlos Radio Nordsee international empfangen und hörte regelmäßig diese Musik. Zumindest von 1970 bis 1974. Die Musik von Radio Nordsee International, Let's Read Man of Action. Zum Mitschneiden war das natürlich nüscht auf Kurzwelle, da musste man dann schon DT64 hören, zum Beispiel die Podiumsdiskothek, damals mit der Musik der Pudis Vineta. Hier ist die erste Titelmusik von DT64, Sputnik, das Thema. Progressives in ad libitum. DT64 Jugendradio. Auftakt. Ein Programmservice. So, nach Regen, nasser Fahrt, vermischt mit ein bisschen Graubel, bin ich nun hier in der Langestraße Nummer 81 angekommen. So, ich werde mal jetzt hier auf den Klingelknopf drücken von der Hauswechselsprechanlage. Da war DT64, grüß dich. Tagchen, wer bist du? Ich hab's dir an, Grit bin ich. Grüß dich, Grit. Da willst du rein, Mann. Doch, DT64, grüß dich. Tagchen. Ja, ehrlich? Ja, ja. Gibt's da nicht. Einen wunderschönen guten Tag. Das geht's nicht. Also jetzt kann ich nicht mehr lernen, den bisschen Wert in anrufen. Du warst es. Grüß dich, wie bist du denn auf die Idee gekommen, uns einfach anzurufen? Nee, als ich das gehört habe, habe ich mir gesagt, Mensch, ey, da gibt's nichts. Wurde von den anderen auf, sag, Mensch, los, da rufen wir an und so, wir haben Telefon hier und so, das wäre doch ganz klasse. Und da, jetzt staunst du, dass wir wirklich doch da sind. Ja, jetzt schau nicht runter, ja. Ja, du siehst, also ich habe hier deinen Telefonzettel, also ist alles in Ordnung. Also, wie bist der? So, jetzt werde ich erstmal meine Souvenire ablegen, wir haben nämlich ein paar Plakate. Vielleicht teilt er die mal unter euch auf. Halt mal auf, aufteilen. So, dann habe ich noch irgendwo was. Das ist hier eine kleine Karikatur von uns. Hey, herrlich. Schnaps, Schnaps! Hey. So, dann haben wir hier noch eine Porzellanplakette von uns. Erstmal meine Wundertüte. Das ist erstmal ein Glas. Ja, warte mal, erstmal spiele ich jetzt den Weihnachtsmann. Ja, stopp. Was möchtest du trinken? Hier noch Cola Wodka oder Bier oder? Ich trinke Cola Wodka. Cola Wodka. So, dann habe ich hier noch einen ganzen Schwung Kalender vom Berliner Rundfunk, 83er Jahr. Vielleicht dient euch erstmal. Ich leg's mal hier hin. Moment. So, also jetzt kriege ich hier einen Begrüßungsschluck. Ich trinke auf euer Wohl. 1982. Mediengeschichte. DDR1. Friede auf unserer Erde, Friede auf unserem Feld, dass es auch immer gehöre dem, der es gut bestellt. Friede in unserem Lande, Friede in unserer Stadt, dass sie den gut behause, der sie gebaut hat. Friede in unserem Hause, Friede im Haus nebenan, Friede dem friedlichen Nachbarn, dass jedes gedeihen kann. Friede dem Roten Platze und dem Lincoln Monument und dem Brandenburger Tore und der Fahne, die drauf brennt. Friede den Kindern Koreas und den Kumpels an Neiße und Ruhr. Friede den New Yorker Chauffeuren und den Coolies von Singapur. Friede den deutschen Bauern und den Bauern im großen Banat. Friede den guten Gelehrten eurer Stadt Leningrad. Friede der Frau und dem Manne, Friede dem Greis und dem Kind, Friede der See und dem Lande, dass sie uns günstig sind. Halten Sie vom Tango, vom guten alten Tango. Ob argentinisch oder spanisch, er gefällt mir immer gut. Sagen auch so manche, das ist ein alter Hut. Ich bin verrückt nach Tango, dem guten alten Tango. Und spielt dann endlich die Kapelle, so wie Anno dazumal. Dann bin ich die Königin im Saal. Wer kennt nicht den alten Tango-Schritt, wenn Herren ihre Damen glutvoll biegen? Wer lässt sich nicht gern zum Schein besiegen? Wir sind eben gescheit. Wer liebt so wie ich den Tango-Schritt? Und wer kann so wie ich nicht von ihm lassen? Es ist für mich selber kaum zu fassen. Ich tanze ihn jederzeit. Was halten Sie vom Tango, vom guten alten Tango? Ob argentinisch oder spanisch, ich hab alles einstudiert. Ich tanz jeden Tango, weil er mich fasziniert. Ich bin verrückt nach Tango, dem guten alten Tango. Und hab ich auf dem Tanzparkett den richtigen Mann für mich entdeckt, brauch ich weiter gar nichts, nicht mal Sekt. Nicht mehr widerstehen und ich lass mir keinen Tanz entgehen. Ich hab nen Tango-Tick. Was halten Sie vom Tango, vom guten alten Tango? Ob argentinisch oder spanisch, er gefällt mir immer gut. Sagen auch so manche, das ist ein alter Hut. Ich bin verrückt nach Tango, dem guten alten Tango. Und spielt dann endlich die Kapelle, so wie Anno dazumal. Dann bin ich die Königin im Saal. Auf nach Suhl zur Leistungsshow der Amateurmusiker. Den Rock- und Tanzmusikspezialisten des Zentralrats der FDJ, Matthias Bayer, auch Beat Bayer genannt von den Musikern. Herzlich willkommen. Matthias, ihr vergebt hier bei der Werkstattwoche Förderpreise. Sicher eine ganz wichtige Sache für die Bands. Was muss man dafür tun? Was steht hinter diesen Förderpreisen? Wir haben natürlich als FDJ erstmal mit der Kulturkonferenz unser Bemühen zum Ausdruck gebracht, dass wir mehr und niveauvolleren Jugendtanz fordern und auch mit dafür sorgen. Eine wichtige Rolle dabei spielt natürlich auch die Musik. Diese Musik soll sowohl von den Amateuren wie auch von den Berufsgruppen unseres Landes im Wesentlichen mitkomponiert erarbeitet werden. Dabei wollen wir also Hilfestellung leisten und mit diesen Fördervereinbarungen ganz konkret absprechen, wo wir speziell auserwählte Gruppen, die wir für talentiert halten, unterstützen können. Das reicht vom Finanzieren zum Beispiel eines Mentors bis zum Organisieren eines Probenlagers und natürlich auch zum Teil zum Beispiel bei ersten Unterstützungen, um Erfahrungen im Ausland zum Beispiel zu sammeln. Mediengeschichte DDR 1. Tanz mit mir, sagte er und sah mich an. Und ein Tanz voller Zärtlichkeit begann. Und die Band spielte leise nur für uns ihre weise Melodie. Poesie nenn ich sie. Wir allein tanzten jeden Tanz der Fahrt. Und der Wein in den Gläsern wurde warm. Sein Gesicht, seine Worte waren für mich die Akkorde, Melodie, Poesie, nenn ich sie. Wir tanzten, bis die letzten Töne klangen und ließen auch nicht eine Runde aus. Die Mitternacht war lange schon vergangen, da ließ die Bar uns in die aus. Und die Nacht nahm uns beide an die Hand, hab gelacht und so mancherlei geahnt. Unsere Blicke, sie reihten sich auf das, was wir träumten, Melodie, Poesie, nenn ich sie. Dann hörten wir die Turmuhr dreimal läuten und sagten uns, wer weiß wie lang Ade. Sein Kuss wird mich nun überall begleiten, obwohl ich ihn vielleicht nie wieder seh. Ja, zum Tanz ging ich hundertmal und mehr. Ein Tanz, der so schön gewesen wär. Mag die Zeit auch vertreiben, die Erinnerung wird bleiben. Melodie, Melodie, Poesie. Täglich 100% geben, tausende Kollegen im Rücken haben und Millionen Kunden immer wieder neu begeistern. Das ist echte Aldi-Power. Bereit für die Herausforderung? Bewirb dich jetzt im Verkauf auf aldi-nord.de/karriere. Gerhard Neef auf Schusters Rappen in Quedlinburg. Rekonstruierte Fachwerkbauten inmitten von Quedlinburg. Wer wie Sie, Erhard Pleike, seit Jahren mit der Aufgabe des Kreisarchitekten betraut ist, der ist natürlich auch vertraut mit den verschiedenen Problemen und Dingen, die damit im Zusammenhang stehen. Das kann gar nicht anders sein. Ich bin jetzt 30 Jahre in Quedlinburg, zeitweise auch als Stadtbaudirektor. Quedlinburg ist ein Denkmal mittelalterlicher Stadtbaukunst von besonderer nationaler Bedeutung und internationalem Kunstwert. Die Arbeit ist kompliziert, aber sehr interessant, macht sehr viel Spaß und ich möchte nicht woanders arbeiten. Und ich habe auch schon manchmal gesagt, ich kann mir zwar Quedlinburg ohne die Welt vorstellen, aber nicht die Welt ohne Quedlinburg. Es ist ja fast eine Lebensaufgabe. Wie viele denkmalgeschützte Objekte gibt es denn in der Stadt? Also zunächst muss man sagen, dass die gesamte Stadt, Altstadt, unter Denkmalschutz steht. Und innerhalb dieses städtebaulichen Denkmals gibt es natürlich Einzeldenkmale, die besonders wertvoll sind. In erster Linie Fachwerkhäuser. Und das sind etwa 450. Wir stehen ja hier vor einem Ensemble, das eben erst fertiggestellt wurde, direkt am Domhof. Ja, das ist ein Gebäudeensemble von 7 Häusern aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Das ist jetzt restauriert worden. Mhm. Und zwar von einem polnischen Spezialbetrieb, PKZ. Mhm. Wir freuen uns, dass neben unseren Kapazitäten hier in Quedlinburg, vor allem die Denkmalpflege, PG auch im Betonbau im Besonderen, mhm. auch die Polen seit 12 Jahren hier bei uns tätig sind. Mediengeschichte DDR 1. Der Schwarze Kanal war eine politisch-agitatorische Sendereihe des DDR-Fernsehens. Günther Herd. Guten Abend, liebe Zuschauer. Wenn Sie Lust haben, möchte ich Ihnen 3 Rechenkunststücke vorführen. Richtiger gesagt, vorführen lassen von den Akteuren im BRD-Fernsehen. Bei näherem Hinsehen werden sich die Kunststücke als Betrug erweisen, als Trickbetrug. Das ist zwar nach dem bürgerlichen Gesetzbuch strafbar, aber die bürgerliche Ordnung lebt nun mal davon. Beispiel Nummer 1, wie man dem Bürger mit einer Hand Geld in die Tasche schiebt, um es mit der anderen wieder herauszuziehen. Vorgeführt auf der Bühne des Bundestages. 33,8 Milliarden Mark in der Jahreswirkung, die hier an die Steuerzahler zurückgegeben werden. Und wer sind denn die Steuerzahler, die heute in der Tarifprogression erfasst werden? Es sind fast 70% der arbeitenden, der berufstätigen Menschen. Ihre grundlegende Besserstellung im Steuerrecht ist das Kernstück unserer Politik. Mediengeschichte DDR 1. What do they do? Oh, does nobody care? Do they make what do they do for the rest of the week? The pain is never ending, and there just ain't no way I can take anymore. I tried so hard to play it real cool, girl, when you said I was out of your heart. I tried so hard to keep my true feelings inside, but you make me cry. Tears on the telephone. Tears on the telephone. Joey, oh, Joey. läuft das eine Lied, das man an jeder Ecke hört. Und du bist der Märchenheld, der nicht nur mir gefällt. Die Blicke sind verwegen, du blinkst mir zu und lachst. Du hast sie, diese Sicherheit, die mich so verlegen macht. Du blendest immer wieder und gehst dann als Sieger. Am Lack.